Gestern ist sie in Chicago im Alter von 80 Jahren gestorben. Coco Taylor war das bei Corso Kultur nach 3 im Deutschlandfunk. Doku-Soap, der Begriff an sich ist eigentlich schon Unfug, denn entweder dokumentiert man Wirklichkeit oder man inszeniert die Scheinwelt einer Soap-Opera. Gestern ist eine viel diskutierte Doku-Soap gestartet auf RTL Erwachsen auf Probe. Die Versuchsanordnung, wie reagieren fast noch Kinder, Teenager-Pärchen, wenn man ihnen Kleinkinder anvertraut? Andreas Stopp, Redakteur beim Markt und Medien im Deutschlandfunk, hat für uns Fernsehen gesehen. Große Empörung im Vorfeld. Es gab den Versuch durch Kinder- und Jugendverbände, diese Sendung zu verbieten. Ja, hat sich die ganze Aufregung gelohnt, Herr Stopp? Ja, für RTL hat die sich mit Sicherheit gelohnt, denn die werden hohe Werbeeinnahmen gehabt haben mit dieser Sendung, weil halt alle drüber berichtet haben, vorher auch. Gelohnt aus Rezipientensicht würde ich eher Nein sagen. Also mir persönlich ging es so, ich musste nach einer Dreiviertelstunde die Augenklammern einbauen, damit ich nicht einschlief und wegschlief, denn ich glaube, so nach 10 Minuten in etwa war es klar, wie diese Sendung laufen soll, denn dann waren die Charaktere klar. Man wusste, welche sozialen Milieus dort vorgestellt werden, und dann wurde es eigentlich nicht spannender, sondern ging dann eher im Gegenteil. Es waren Raucher da, es waren Tätowierte da, es waren Sprachgestörte da, es waren eben auch Menschen, ich bitte um Nachsicht, das so hart formulieren zu müssen, aus bildungsfernen Schichten eben da. Das wäre sehr schnell klar so, und die bedienten ihr eigenes Klischee. Seit Tutti Frutti eigentlich funktioniert dieses Spiel. RTL gibt den bösen Buben und wir regen uns darüber auf. Ist es auch hier so gewesen, dass RTL das Skandalbehaftete bei dieser Doku-Soap vielleicht bewusst lanciert hat? Ja, ich glaube schon, dass da bewusst dramatisiert wurde aus Geschäftsinteresse. Ist doch auch klar, in diesem immer härter werdenden Verdrängungskampf und Verteilungskampf um den Werbekuchen muss halt jeder gucken, wie er punktet. Es ging ja dann auch noch weiter nach diesen 2 Stunden Baby-Show, kam ja dann Jauch daher, so pseudo-investigativ. Wir reden jetzt mal über diese großen Aufregung, gehörte im Grunde ja noch zu dieser eigentlichen Show. Nein, man kennt diese Art Mechanismen. Übrigens, die ARD hat ja damit angefangen, schon ganz, ganz lange her, Wünsch dir was, mit Dietmar Schönherr. Da hat damals, das ist ja schon viele Jahrzehnte her, ist ein Mädchen in durchsichtiger Bluse aufgetreten. Das war damals ein unglaublicher Skandal. Da hat man ähnlich diskutiert damals, wie wir heute darüber. Ich finde, es ist relativ viel Lärm um relativ wenig. Sie haben gesagt, Sie sind doch sichtlich müde geworden, wenn Sie sich das angeschaut haben. Aber wenn Sie jetzt mal vergleichen mit diesem Feld der Reality-Soaps, mit Schuldenberatern, mit Supernannies, wird das da funktionieren? Ist das erfolgreich? Könnte das erfolgreich werden? Also die Klientel ist schon da, die das schaut. Und zwar ist das die, die sich eben auf die Schenkel klopft. Ja, und die dann genau bei den Sprüchen, 1, 2 habe ich mir mal aufgeschrieben, die sich dann eben auf die Schenkel klopft und sagt, seht mal da, das sind unsere jungen Leute, die wollen Kinder haben, das ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Sagt da einer, hey, guck mal, das Baby schiebt sich die ganze Milch in die Fresse rein, ey. Oder einer sagt mal, ich schlage meine Freundin, weil ich nicht will, dass sie asozial mit mir redet. Darauf kommt dann der RTL-Sprecher von hinten wieder und sagt dann ganz seriös, Erwachsen auf Probe ist kein Spiel, es ist das wahre Leben. Da sagt man, na bitte, so ist offenbar das wahre Leben. Und deswegen finde ich, der größere Aufreger ist eigentlich der, dass von unseren jungen Leuten so ein eigentlich sehr, sehr negatives Bild gezeichnet wird. Wie wird man die denn betrachten beim Zielrezipienten, den RTL da hat? Sind die voll cool, weil die irgendwie so kalt sind, oder sind die vielleicht voll assi und ich bin froh, dass ich nicht so bin? Ich glaube, das Zweite ist das Gewünschte. Also wenn da einer rumläuft ständig mit einer überdimensionalen großen Haarbürste am Gürtel, wenn, ich glaube, über die Hälfte dieser 8 Leutchen da ständig mal raus muss zum Rauchen, das auch noch sagen, erstmal eine rauchen gehen, dann sehen wir weiter. Oder wenn der Freund der Freundin sagt, schau mal in den Spiegel, dann weißt du, was scheiße aussieht, dann ist das so ein Bohlen Niveau. Ich frage mich allerdings auch, wer ist eigentlich gestörter, in Anführungszeichen? Sind es diese jungen Menschen, die man da, ja, ich denke schon, ein bisschen verheizt? Die sind doch durch in ihrer Peer Group, wenn die einmal in dieser Geschichte dazu sehen waren. Oder sind es vielleicht die Mütter oder Eltern, die tatsächlich ihre Babys ja entliehen haben? Hat mir keiner auf die Frage antworten können, was haben die davon? Kriegen die Geld dafür? Weil wenn sie sagen, ja, wir möchten das nur sozial so ein bisschen unterstützen, dass die jungen Leute sich vorbereiten können auf die Schwangerschaft und Kinder kriegen, hätten sie auch privat zu sich nach Hause einladen können. Dann muss ich ja nicht damit ins Fernsehen gehen. Inwiefern wirkt das Ganze denn überhaupt echt? Wenn ich mir denke, da ist ein großes Filmset, die Mutter kann per Video zuschauen, was denn dann wirklich mit dem Kind passiert, und und wahrscheinlich das Randschichtige, was Sie die ganze Zeit beschreiben, ist am Ende auch inszeniert, weil natürlich ganz betont ausgewählt wird und dann auch betont wird. Es kann ja nicht das richtige Leben sein, denn im richtigen Leben werden wir nun mal 9 Monate lang vorbereitet auf das, was da passiert. Die haben so eine Art Instant-Schwangerschaft durchlebt, große Klamotten angezogen, damit der dicke Bauch vorgetauscht wird. Da sagt übrigens jener wieder, der gefällt mir, dieser Protagonist, wenigstens hast du jetzt große Titten, woraufhin die Freundin, du Arschloch, dann sagt, Entschuldigung, sind alles Zitate aus dem Film gestern. Also normalerweise funktioniert das ja, sagen wir mal, in einer gewissen zeitlichen Distanz, dass ich mich vorbereite auf das Kinderkriegen. Hier wird es zusammen komprimiert, um eben da Highlights rauszukriegen. Das kann im Grunde nur daneben gehen. Und da denke ich mir, also wenn dieses Format, wie es ja teilweise vorgibt, so ein bisschen die Gesellschaft schulen will, die jungen Leute schulen will, dann muss man sich aber Sorgen machen über unsere Zukunft. Denn nachdem man das gesehen hat, hat wahrscheinlich kein 17-, 18-Jähriger mehr Lust, so richtig Kinder zu kriegen. Erwachsen auf Probe. Der kleine Fernsehskandal im Frühsommer. Gestern war die erste Folge auf RTL zu sehen. Und für uns zugeschaut hat Andreas Stopp, Redakteur beim Markt und Medien im Deutschlandfunk. Vielen Dank. Gerne.